Diese Sendung wird präsentiert von IMC, India Meets Classic, ein Angebot für Freunde und interessierte Zuhörer der indisch-klassischen Musik. Sind Sie an original indischer Musik interessiert? IMC stellt monatlich Werke indischer Musiker, Raga-CDs, Festival-Reports mit einem Hör- und Leseangebot vor. Auf der Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch der IMC-Website finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. Die Sendung wird von IMC India Meets Classic auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Ooh. Mm-hmm.